an den Händen geschlossen. Wohl lass mir den Wissen dort im Warten und Angst. In Tiefen und Höhen treibt mich mein Hang. Aus und Hilfe hab mir nicht. Donner und Froh, die denken an Nacht und Fach, wollen sie frei ein Haus. Sie erfreuen ein stolzer Saal, ein starkes Schloss. Danach stand wo als Wunsch Haus und Hof, Saal und Schloss. Die selige Burg ist mit und fest gebaut. Das Prachtgebäude prüft dich selbst, ob alles fest forscht dich genau. Thank you.